Wir lesen ja fortlaufend in der Apostelgeschichte. Und das Erstaunliche ist ja auch dabei, die Apostelgeschichte durfte ein Heidenchrist schreiben, nämlich Lukas. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, und auch die Apostelgeschichte war ja ein Grieche und Arzt. Er diente dem Heilgott Asklepion. Und wie er berufen worden ist, lesen wir nicht in der Schrift, aber es ermutigt alle, zu Jesus Christus zu kommen. Wenn sogar Heiden berufen worden sind, die Schrift so zu schreiben, die wir bis zum heutigen Tag haben, also eigentlich von Jerusalem aus gesehen, von Israel aus gesehen, unwürdige Leute, die sich aber bekehrten und gebraucht werden konnten, dann kann das mit uns auch geschehen. Es stehen ja Namen in der Schrift von Menschen, die gar nicht zu Israel gehörten, aber die doch eine wichtige Funktion dann in der Heilsgeschichte hatten und zum Beispiel gesetzt worden sind und sogar in die Geschlechterlinie Jesu Christi eingefügt worden sind, so wie die Rahab zum Beispiel. Da können wir uns also sehr freuen und auch ermutigt sein darüber. Lukas war ja Mitarbeiter des Apostel Paulus, mit ihm unterwegs, aber sicher hat er auch von den anderen Aposteln vieles gehört und sich sagen lassen, um dann unter der Leitung des Geistes Gottes uns auch mitzuteilen, was nach Golgatha und der Himmelfahrt Jesu geschah, nämlich, dass sich erfüllte, was der Herr schon vorgesagt hat zu den Jüngern, es kommt der andere Tröster, der Heilige Geist. Der ist dann mitten unter denen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Das ist die unsichtbare Gestalt Jesu Christi, der in uns wohnt und der unter uns ist durch seinen Geist. Und wir lesen heute weiter aus der Erklärungspredigt, so möchte ich mal sagen, des Apostel Petrus, nachdem die Leute zu Jerusalem mitbekommen haben, da ist was Gewaltiges geschehen, plötzlich reden da Leute in unterschiedlichen Landessprachen und reden aber nicht von sich oder von den Tagesnachrichten, die es gerade in der Welt gibt, sondern von Gottes Herrlichkeit. Die großen Taten Gottes werden da plötzlich geredet. Und alle verstehen das und viele wussten aber nicht, wo kommt das her? Wie geht das zu, dass wir das in unserer Muttersprache oder Heimatsprache aus dem Land, wo wir gerade kommen, hören? Es waren ja Juden, die nach Jerusalem heraufzogen zum Pfingstfest und plötzlich geschah dies. Und Petrus stand dann auf und gab Erklärungen. In dem ersten Teil gab er die Erklärung, dass sich hier das Wort Gottes erfüllt hat. Genau das, was bereits schon gesagt worden ist, ist jetzt angebrochen. Das nämlich, wie im Alten Testament, auch durch den Propheten Joel gesagt, der Geist Gottes auf die Menschen kommt, auf alle. Und dass das jetzt währt, dieser Anbruch, bis hin zum Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichtes, wenn er richten wird, die Völker und die Nationen, die sich ihm nicht gebeugt haben. Bis dahin wird das Neue wirksam sein in der ganzen Welt. Und im zweiten Teil dieser Predigt deutet er immer wieder an, der Apostel, woran wir erkennen können, dass es sich hier um Gottes Werk handelt und dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich weiß, viele in unserer heutigen Zeit haben ja Schwierigkeiten damit. Sie denken immer, und deswegen können sie auch Fusion mit anderen Religionen eingehen, wir haben ja alle einen Gott, denn Jesus ist ja nicht Gott, Mohammed ist auch nicht Gott, ist ja nur der Prophet von Allah und so weiter und so fort. Aber Petrus macht hier deutlich, das ist Gott. Und diese Taten, die hier getan wurden, kann kein anderer tun. Kein anderer. Deswegen ist es so gewaltig, deswegen ist es so unverständlich zunächst und deshalb ist es für alle, die darauf eingehen, seligmachend. Ich lese uns diese Verse ab Vers 22 bis 36. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesum von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie denn auch ihr selbst wisst, denselben, nachdem er aus bedachtem Rat und Vorsehung Gottes übergeben war, habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und erwürgt. Den hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm gehalten werden. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vorgesetzt vor mein Angesicht, denn er ist an meiner Rechten, auf dass ich nicht bewegt werde. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge freut sich, denn auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich doch frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eide, dass die Frucht seiner Lenden sollte auf seinem Stuhl, Königsthron, sitzen, hat er es zuvor gesehen und geredet von der Auferstehung Christi, dass seine Seele nicht dem Tode gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, das ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Er spricht aber: Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Es hat mich neu beeindruckt, auch darüber, dass die Apostel plötzlich die Parallele in ihrem Herzen zum Alten Testament erleuchtet bekommen haben. Wir wissen, dass die Jünger ja keine studierten Leute waren. Die hatten nicht die Bibel studiert. Es waren einfache Menschen. Das bekannten sogar die Pharisäer. Die sagten: Ja, wir wissen, das sind ungelehrte Leute. Und wir wissen auch, dass sie aufgrund dessen vor Pfingsten vieles aus dem Menschlichen heraus gemacht haben und falsch gemacht haben. So dass Jesus immer wieder korrigieren musste und sagen: So geht das nicht. Wer das Schwert nimmt, der kommt durchs Schwert um. Oder wo sich Petrus auch so stark fühlte und sagte: Und wenn alle gegen dich sind und dich verleugnen, ich mache das niemals. Ja, ja, du wirst mich dreimal verleugnen. Das war vorher ganz anders. Und plötzlich wurden sie erleuchtet und zitieren das Alte Testament. Das ist auch wiederum eine Ermutigung für alle Gläubige, die Jesus Christus in ihren Herzen aufgenommen haben und den Heiligen Geist empfangen haben, dass der Herr selbst in ihnen arbeitet, um diese Parallelen erkennen zu können. Nicht, weil sie sich vorher studiert haben, sondern weil sie darauf hingewiesen wird: Der David, der hat doch das da gesagt. Ja, wo kommt denn dem Petrus das plötzlich her? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und das ist die Führung, von der Herr auch sprach: Wenn der Tröster kommt, er wird euch leiten in alle Wahrheit. Nur er. Ihr selber kommt nicht drauf, sondern der Geist des Vaters, der leitet euch in alle Wahrheit. Ohne den Geist denkt ihr nur menschlich und werdet verkehrte Wege gehen, wollte der Herr sagen. Aber durch den Geist des Vaters denkt sozusagen der Geist für euch und zeigt euch Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet zuvor, die plötzlich offenbar werden und ihr wisst, wo ihr lang gehen könnt. Das tut der Heilige Geist. Also das darf uns also auch schon im Lesen dieses Abschnittes erstaunen. Wie konnte Petrus plötzlich, vorher noch gerade ein anderer gewesen, plötzlich das Alte Testament zitieren und genau sagen, was richtig ist und was zu beachten ist. Vom Heiligen Geist erfüllt, das ist ja das Besondere und das Neue von Pfingsten, hatten die Apostel und alle Jünger nur einen Wunsch, nämlich die Botschaft der Erlösung den Menschen weiterzusagen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Toten, von der Überwindung des Todes und der Sünde weiterzusagen. Das war die Erfüllung in ihrem Leben. Denn der Geist Gottes ist ja ein Geist der Liebe. Und dieser Geist der Liebe bewegt alle, die diesen Geist empfangen haben, zu allen Menschen hin. Weil der Geist der Liebe Gottes will, dass allen Menschen geholfen wird. Deswegen hatten die Apostel von gar nichts anderem mehr zu reden, als von diesem, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und Petrus hätte ja auch still sein können und sagen, na lass sie doch reden, wenn sie meinen, wir sind betrunken, dann ist das ihr Problem. Nein, er stand auf und wollte ihnen die frohe Botschaft sagen, die sein Herz auch erfüllt hat. Und wollte sagen, nein, ich erkläre euch das mal, was hier wirklich vorgeht, auch für euch. So wollte er sagen, nicht nur für uns. Es ist der Geist der Liebe. Alle sollen erfahren, dass der Tod mit all seinen Ängsten und seiner Furcht, die er ausstrahlt, für die Menschen überwunden ist. Dass keiner mehr Furcht vor dem Tod haben muss. Ja, das kann man doch nicht für sich behalten. Wenn man das erlebt hat für sich, und sie wollten das sagen. Und dass diese Verheißungen, die Gott gegeben hat, für den Erlöser, dass er kommen wird, und das, was dann nach Golgatha kommt, für die Menschen, die daran glauben, sich erfüllt haben. Und so ergriff der Apostel Petrus die Gelegenheit, auf die Fragen oder das Verwundern der Menschen zu antworten. Was ist da passiert? Und das ist auch ein Hinweis für uns, dass wir suchende und fragende Menschen nicht übergehen sollen, sondern die Gelegenheit nutzen und dann bezeugen, was wir in Jesus Christus geworden sind. Und Petrus nutzte das. Er selber hat ja auch später davon bezeugt in seinem ersten Brief, dass dieser Geist der Liebe, der die erste Frucht ist, nicht? Im Galaterbrief lesen wir das auch, in Kapitel 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, die erste ist Liebe. Dann in seinem ersten Brief schrieb er dann auch, oder im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 7, da zählt er auf, was alles in unserem Glauben sein soll. Und ganz zum Schluss sagt er, der Höhepunkt ist Liebe zu allen Menschen. Liebe zu den Brüdern, das kommt noch davor. Das ist ja auch dann noch leichter, als was danach kommt. Und danach Liebe zu allen Menschen, das geht nur durch den Heiligen Geist. Aber das ist gegeben und das ist der Auftrag, der damit verbunden ist, so wie es auch Paulus dann später schrieb zu Timotheus, Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird. Und das können wir auch für unsere heutige Situation in der Welt anwenden. Wir haben keinen Grund, uns aufzumachen gegen das Böse oder beziehungsweise ärgerlich zu sein. Wir haben die Freude, für die Menschen zu beten. Für Täter, für Opfer, für alle, die unruhig sind. Wir haben etwas anderes empfangen. Etwas empfangen, was andere segnen soll. Wir sind nicht Richter, sondern wir sind Botschafter der Liebe. Und das geschah hier auch. Zu den Menschen, die zu Jerusalem versammelt waren. Auch der Apostel Paulus begründete, bevor ich jetzt auf die einzelnen Kriterien mal eingehe, seinen Dienst. Warum machte er diesen Dienst an den Gemeinden? Warum opferte er sich so auf? Warum nahm er so viele Schwierigkeiten in Kauf? Er hat im 2. Korintherbrief geschrieben, es ist die Liebe Christi. Die drängt mich einfach. Und wenn ich Schiffbruch erleide und wenn ich gesteinigt werde, die Liebe Christi drängt mich, einfach das Gute zu sagen. Und wir haben ja so viele Zeugnisse, ganz extreme Zeugnisse auch von verfolgten Geschwistern gehört, dass sie in der Verfolgung, in der Bedrängnis beten für den Bedränger. Nicht? Es gab mal einen Buchtitel, wo dann jemand sagte, vergib mir Natascha. Das heißt, es war ein KGB-Mann, ein jüngerer Mann, der diese Natascha immer zusammengeschlagen hat, wenn er in diese Versammlungen der Gläubigen kam. Und während sie blutete und zusammengeschlagen wurde, sagt sie, Vater, vergib ihm. Betete für ihn, das machte ihn irre nachher. Und er bekehrte sich und bat nachher die Natascha um Verzeihung. Ja, das ist die Liebe Christi. Und deswegen steht auch in 1. Korinther 13, sie verträgt alles. Alles. Wo diese Liebe pulsiert, da rechnet man nicht mehr mit dem Nächsten Dinge auf, sondern segnet den Nächsten. Immer in der Hoffnung, dass auch die Liebe Christi in sein Herz kommt, die in das eigene gekommen ist. Ja? Also so begründete auch Paulus seinen Auftrag von Pfingsten her, denn er war vorher ein Mensch, der sortierte zwischen den Einzelnen. Die gefallen mir nicht. Die verfolge ich und die segne ich und der ist auch, ja, er war sehr, sehr genau darin, wen er glaubte zulassen zu dürfen zu dem Worte Gottes. Aber nachher hat er nicht mehr sortiert, sondern er hat immer eingeladen. Er hat zwar gesagt, passt auf, dass euch das, was ihr bekommen habt, nicht von Fremden weggenommen wird. Aber für die Feinde hat er auch gebeten. Das ist die Liebe Christi. Und so können auch wir schon mal im Vorfeld dieses Textes davon lernen und sagen, alle Berliner haben wir lieb. Alle Berliner. Die Obrigkeit haben wir auch lieb. Auch wenn sie nicht immer das tut, was wir glauben, dass es das Richtige wäre. Aber sie sollen ja gewonnen werden. Und wenn ich das nicht mehr will, dann bete ich auch nicht für sie. Aber wenn ich will, dass sie gewonnen werden, dann bete ich für sie. Dann bete ich für alle Berliner. Auch für die Nachbarn. Auch für die, die vielleicht einen Wasserrohrbruch verursacht haben in meiner Wohnung. Und dann ist es viel Schaden entstanden. Ja? Also wir beten für alle, weil wir sie lieb haben, weil wir die Liebe Christi erfahren haben. So nutzte also Petrus die fragende Offenheit der Anwesenden zu Jerusalem, meistens der Juden, um ihnen mitzuteilen, dass auch sie Eingeladene sind und ihr Warten auf einen bestimmten Zeitpunkt des Heils für ihre Seele jetzt zu Ende sein kann, denn Gott hat sein Heil offenbar gemacht, in diesem Jesus von Nazareth, in seinem Sohn und in der Gabe des Heiligen Geistes. So sollen auch wir die Gelegenheiten nutzen. Nur am Rande gesagt, so hat es zum Beispiel Paulus gemacht, als er nach Philippi kam mit Silas. Er nutzte die Gelegenheit, wo Leute beteten, um ihnen das Heil von Jesus zu sagen. Er ging nämlich an den Ort, wo die Frauen pflegten zu beten. Und dann war die Lydia plötzlich da. Und die empfing das und nahm es auf. Und Petrus hat ja später auch geschrieben in seinem Brief und sagte, ja, wenn die Leute Fragen haben und fordern Antwort über das Heil, gebt es ihnen. Ihr habt es ja, ihr wisst es ja. So oft man euch fordert, redet davon, was ihr erlebt habt mit dem Herrn. So, jetzt zu diesen 5 Punkten, die Petrus als Beweis, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Gott in Gott war und das Heil für alle Menschen gebracht hat. Zum einen wies er auf die Taten hin. Und er sagte ja, dieser Jesus, den man von Gott unter euch mit Taten, Wundern, Zeichen erwiesen, die Gott selber tat. Mit anderen Worten, die kein anderer tat. Das müsst ihr schon mal bemerken. Und ihr habt das ja mitgekriegt, sagt er. Ihr habt das ja gesehen. Das muss für euch schon ein Signal sein, dass hier Gottes Hand war und dass hier der ist, den Gott zu eurer Erlösung gesandt hat. Er erinnert also an diese unglaubliche Macht, die in Jesus Christus offenbar wurde. Zum Beispiel die Macht über die Elemente. Die Jünger kriegten ja auch mit und andere, wie er auf dem See Genezareth den Sturm stillte. Das Wasser war ruhig. Wer hat denn solche Macht? Also die Erinnerung daran, damit sie sich zu ihm halten, sollte aufleuchten. Wer hat solche Macht? Kennt ihr einen Religionsstifter, der das kann? Nein, es muss Gott sein. Gott, der diese Macht hier ausübt in Christus, nicht? In Matthäus 8, 23 steht das ja von der Stillung des Sturms. Oder, dass er sich die Gesetze in der Schöpfung der Natur untertan macht in der Weise, dass er selber auf dem Wasser laufen konnte. Wer kann denn das? Das ist Gottes Macht. Daran wollte Petrus erinnern. Er wurde mit solchen Taten bewiesen, dass er von Gott ist. Ja, Gott ist. Und dann auch an anderer Stelle in Matthäus 8, 16 steht das dann auch, dass er Vollmacht hatte über die Geisterwelt. Er sprach ein Wort und die mussten alle weichen. Überall wiederholt. Das habt ihr erlebt, wollte Petrus sagen, hier im Lande. Daran könnt ihr erkennen, dass hier mehr ist als nur ein Prophet. Hier ist Gott am Werke. Und Jesus Christus selber wies ja auch darauf hin, in Johannes 10, 36 bis 38, wo er sagt, wenn ihr den Worten nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, ihr habt es doch erlebt. Wer kann diese Werke tun? Keiner. Und Nikodemus kam ja des Nachts auch in Johannes 3 zu ihm und sagt, wir wissen, du bist von Gott, denn solche Taten kann niemand tun, außer jemand von Gott. Also schon mal ein Beweis dafür, dass hier das ist, wonach die Menschen Ausschau hielten. Wir brauchen Erlösung inwendig, wir brauchen die Vollmacht, das Böse zu überwinden. Hier ist er. Hier ist er, dieses eine Erkennungszeichen. Das zweite, wovon Petrus sprach, hier ist einer, der gestorben ist und der wieder auferstanden ist und nicht mehr starb. Einer, der den Tod überwunden hat, kennt ihr noch einen anderen? So hätte er fragen können. Nein. Die, die dann wieder lebendig geworden sind, da kennen wir zum Beispiel den Lazarus, ja, der ist aber wieder gestorben. Der blieb nicht lebendig. Ja, wir kennen da eigentlich keinen, der lebendig blieb, nachdem er von den Toten wieder auferweckt wurde. Aber dieser ist lebendig geblieben. Der hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Der stirbt nie mehr. Das ist der, den ich euch verkünde. So wollte er diesen fragenden Leuten sagen. Und das wurde ja auch den Pharisäern verkündigt durch die Soldaten, die römischen Soldaten, die nämlich miterlebten, dass es ein Erdbeben gab dort am Grab Jesu und dass da Gewaltiges geschah, ein Licht und Engel vom Himmel und vieles andere. Dann gingen sie ja zu den Pharisäern und haben das verkündigt. Tatsächlich, hier ist jemand, der den Tod in dieser Herrlichkeit, haben wir noch nie erlebt, sowas, überwunden hat. Mit solcher Kraft konnten wir gar nichts gegen machen. Und wir wissen, dass die Pharisäer ihnen dann Schweigegeld gegeben haben, das dürft ihr nicht erzählen. Nachher glauben die Leute sogar noch daran, Wenn die nämlich mitgekriegt haben, dass hier jemand bleibend den Tod überwunden hat. Aber das ist gerade die Botschaft, die auch hier Petrus weitergab und sagt, das will ich euch sagen. Das ist ein Punkt, der euch überzeugen sollte. Und wir haben einen kleinen Einschub hier auch gelesen in der Predigt des Petrus, nämlich, dass er zu ihnen, zu den Zuhörern und dem Volk Israel sagte, denselben habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten, der Römer, und ihn angeheftet und erwürgt. Aber der kleine Zwischensatz lautet, nachdem er aus bedachtem Rat und Vorsehen Gottes übergeben war. Vorher konnte das nicht geschehen, da mit dem Überantworten und Töten. Und das sagt der Herr Jesus selber auch. Das sagt er in Johannes 10. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben gebe und es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir. Also daran merken wir es schon. Hier wird auch entgegengesprochen dem, dass man sagt, ja, die Juden sind Christusmörder. Gott hat das so gemacht. Er hat es in, das musste er sein, er übergab erstmal dies und Jesus übergab als der Sohn Gottes genauso sein Leben. So, und jetzt könnt ihr das machen. Sonst hätten sie es nicht machen können. Denn der Sohn Gottes, so sagt er, hat die Vollmacht, sein Leben zu geben, aber auch wiederzunehmen. Das kann keiner verhindern. Hier ist Gottes Werk. Und wir merken, wie verblendet die Ungläubigen sind, die immer Schuldzuweisungen geben. Denn wenn wir zu der Zeit dort gelebt hätten, hätten wir mitgeholfen, Jesus zu kreuzigen. Denn sie verstanden ja nicht, was sie taten. Sie verstanden ja nicht, das betete Jesus ja auch vom Kreuz, vergib ihm. Die wissen gar nicht, was sie tun. Die wissen nämlich nicht, dass ich mein Leben in ihre Hand gegeben habe. So sagte Jesus zu Pilatus ja dann auch, ja, wenn dir das von oben herab nicht gegeben wäre, du hättest gar keine Macht über mich. Aber das weißt du gar nicht. Du denkst, du bist jetzt dran, der Starke. Oder die Pharisäer hätten ihn nicht überantworten können in die Hände der Römer, wenn ich Gott das zuvor so geregelt hätte. Verstehen wir? Deswegen ist es wichtig zu erkennen, Gott hat das Werk getan und nicht die Menschen. Und da können wir nicht den Menschen gewisse Schuldzuweisungen geben, weil sie alle dieses Opfer gebraucht haben. Dadurch, dass sie mit Hand anlegen konnten, wurde nur offenbar, wie nötig sie es brauchen. Ja, nur das wurde offenbar. Dass die Heiden und die Juden nötig haben, dass ihre Schuld durch dieses Opfer vergeben wird. Das wollte Petrus auch hier durch den Heiligen Geist sagen. Ja, von Gott vorher ersehen. Ja, den habt ihr dann genommen und habt ihn gekreuzigt. Aber ihr konntet ihn nicht im Tode lassen. Denn er ist auferstanden. Er ist auferstanden, hat den Tod überwunden. Das ist dieser zweite Punkt, dass das deutlich werden sollte. Und der dritte Punkt, das stand bereits schon im Alten Testament, dass ihr das gar nicht könnt, sondern dass Gott das so eingerichtet hat. Und dann zitiert der Petrus den Psalm 16 und sagt, da steht das schon geschrieben. Da redet David von dem Messias, der dann sagt, Vater, du wirst nicht zugeben, dass mein Leib verwest. Steht schon da. Das haben die Menschen gar nicht hier erfunden. Sondern hier hat Gott gearbeitet für euch, wollte Petrus sagen. Das ist das, was ihr hier hört nach Pfingsten. Diese großen Taten Gottes. Also eine Predigt mit Hinweise und darauf, wie Gott schon vorbereitend für die Menschen gearbeitet hat. Denn dort spricht der Messias und nicht David im Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor meinem Angesicht. Alle Zeit, denn der Vater und der Sohn sind eins. Und am Ende des Lukas-Evangeliums steht ja auch in Kapitel 24, Vers 44, wo Jesus sagt, die Psalmen haben schon von mir geredet. Es muss erfüllt werden. Das sollte deutlich werden, nicht nur ein äußeres Geschehen, was Menschen verursachen konnten, sondern das Geschehen Gottes in Gott für uns, für alle. Und als er ihnen dort die Schrift mehr und mehr erklärte, auch mit dem Hinweis, dass ja der Thron Davids nicht leer sein sollte, sondern ein König sollte darauf sein, dessen Königreich ewig währt, muss es also ein König sein, der immer lebt. Es kann keiner sein, der wieder stirbt und ein neuer gewählt. Nein, es muss einer sein, der immer lebt, der ewig lebt. Ja? Deswegen wird das also auch zitiert. Auch im Psalm 132, 11 bis 12 können wir diese Worte der Beständigkeit des Königreiches lesen. Jesus ist Priester und König. Er ist Priester und König. Er ist Herr und Christus, so sagt Petrus. Er ist beides. Er ist die Erfüllung der Verheißung für das Königreich, für das Reich Gottes, was ewig besteht, in dies alle einmünden dürfen, die an ihn glauben. Und er ist der Versöhner, damit man in dieses Reich kommt. Es gibt keinen anderen Namen als den Namen Gottes in Jesus auf dieser Erde. Zu dem sollen sich alle bekennen. Alle, die einen anderen Namen nachfolgen, laufen ins Leere, laufen in die falsche Richtung. Die kommen nie in das Reich Gottes, was Gott hier bereitet hat. Nur dieser eine Name, weil Gott selbst in Gott war, Gott in Christus. Petrus zeigte also auch da zu Pfingsten auf, dass sich Gottes Wort erfüllt. Und erfüllt hat und erfüllen wird. Dass man sich ganz auf das, was bereits gesagt worden ist durch die Propheten, verlassen kann. Hier ist die Erfüllung in Christus. Und er sagte dann, wir sind Zeugen. Wir sind des alles Zeugen. Des alles, nicht nur diese Jahre, die sie mit Jesus durchs Land gingen, 3 Jahre, sondern Zeugen auch des Alten, Vorhergehenden. Durch den Heiligen Geist verstehen wir, das gehört zusammen. Wir sind Zeugen. Das ist Gottes Wort, das andere am Neuen Testament auch Gottes Wort, ist eins wie das andere. Da sind wir alle Zeugen. Durch Pfingsten. Vorher waren wir es nicht. Denn der Herr Jesus sagte ja am Anfang der Apostelgeschichte zu ihnen, bleibt zu Jerusalem, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und jetzt konnte Petrus sagen, das sind wir jetzt alles Zeugen. Über diese Dinge. Über das, was die Propheten im Namen Gottes gesagt haben, über dem, was sich erfüllt hat. Und dann zeigt er noch einen vierten Punkt auf und weist auf die Himmelfahrt hin. Dass also hier Jesus von Nazareth im Tode war, auferstanden ist, und dann gen Himmel fuhr, und zwar nicht nur irgendwo im Himmel, sondern zur Rechten Gottes des Vaters. Da, wo auch Stephanus, der gesteinigt wurde, Jesus gesehen hat. Das heißt, diese Einheit miteinander, Vater und Sohn. So wie es also auch im Psalm 110, Vers 1 steht, da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr zu meinem Herrn, Herr und Herr ist diese Einheit. Gott in Christus offenbart, Herr der Gemeinde, der Vater im Himmel in Christus, Herr der Gemeinde. Niemand fuhr nach der Überwindung des Todes in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes, außer Gott in Christus. Das sollten Sie in dieser Predigt merken. Zur Rechten Gottes, Gott in Christus. Stephanus hat das ja gesagt und viele haben das abgelehnt und haben gesagt, das geht nicht. Aber dann haben sie auch keinen Zugang zu dem lebendigen Gott empfangen. In Johannes 3, Vers 13 sagte Jesus selbst, niemand fährt gen Himmel, außer dem, der vom Himmel gekommen ist und im Himmel ist. Ja, das können wir gar nicht verstehen. Also jemand, der vom Himmel gekommen ist, fährt wieder in den Himmel. Und der zugleich im Himmel ist, das ist Gott. Gott in Christus. Ja? Niemand fährt dorthin. Und jetzt war die Beweisung, er ist dorthin gefahren, zur Rechten Gottes des Vaters. Jetzt wisst ihr, was hier geschehen ist zu Pfingsten. Nicht nur, dass sich erfüllte, dass der Messias gekommen ist, sondern dass auch aufgrund dieser Himmelfahrt und dieses Werkes zuvor jetzt etwas geschehen ist, was alle Menschen, die daran glauben, empfangen können. Nämlich die persönliche Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott. Die Gabe des Trösters, so wie Jesus es auch gesagt hat in Johannes 14 und Vers 16, sagte er zu den Jüngern, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt. Das muss auch erfüllt werden. Ja? Und in Kapitel 15 noch einmal, ja, der Vater, des Vaters Geist wird in euch kommen. Und so wollte Petrus sagen, das ist das, was ihr hier hört und was ihr hier seht. Das ist nichts Außergewöhnliches im Sinne von Falschheit, sondern das ist das Außergewöhnliche im Sinne der Gottesverheißung. Und das ist diese persönliche Erfahrung, die jetzt der Apostel weitergab. Ich sagte ja vorhin einleitend, vor Pfingsten hatte Petrus und die anderen Apostel vieles falsch gemacht. Die haben gestritten darüber, an welcher Seite sie im Himmel sitzen können, neben Christus und so weiter, haben sie gezankt, ja, und viel, viel Unsinn eigentlich gemacht. Und jetzt redet Petrus von seiner Erfahrung. Er redet nicht vom grünen Tisch. Das haben wir jetzt erlebt. Ja, er ist es. Durch die Gabe des Heiligen Geistes. Vorher haben wir das nicht so stark erleben können, obwohl wir mit Jesus durch Land gingen. Wir haben vieles gesehen, aber doch nicht richtig einordnen können. Und das ist auch das, was die Botschaft in diese Welt hinein sein soll. Du wirst die Schrift erkennen, du wirst den Herrn erkennen, wenn du dich ihm auslieferst und die Gabe des Heiligen Geistes empfängst. Denn nur Gott selbst gibt sie durch das Werk auf Golgatha, durch die Überwindung des Todes, durch die Himmelfahrt, gibt er sie, wie es in Hesekiel 36, Vers 26, 27 heißt, wo Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben. Ich will das. Das heißt, ihr müsst ihn von mir bekommen. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns heute, warum gibt es so viel Missverständnisse im christlichen Leben? Weil es eben leider auch viele Christen ohne Christus gibt, ohne Pfingsten, oder weil man sich abgewandt hat von der engen Gemeinschaft mit Jesus. Dann weiß man gar nicht mehr, wo man hingehört, was man tun soll. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus wird alles klar, wird alles offen, kommt alles zur Ruhe. Die Unruhe muss weg. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der macht sich danach breit. Und dann redet man von der Erfahrung, das, was wir erlebt haben. Und das hat Petrus ja auch gesagt. Ja, das sagen wir jetzt, das haben wir jetzt erlebt. Das ist alles richtig. Der Geist hat es uns gezeigt, die Schrift ist wahr. Das steht bereits im Alten Testament. David hat es geweissagt, es ist passiert. Und jetzt, er ist Gott. Und ihr dürft alle zu ihm kommen. Und wir wissen, wie das dann auch weitergeht in der Apostelgeschichte, dass ja viele fragten, ja, das möchten wir gerne, wie machen wir das? Und dann kriegten sie die Anweisung, dann waren das an dem Tag 3000. Die sagten, diese Gemeinschaft, die wollen wir auch. Denn nur das ist doch Leben. Wir wollen ihm verpflichtet leben. Darum bot Gott diese Gnade an in seinem Sohn, um auch deutlich zu machen, was in der Offenbarung 1 dann der erhöhte Herr sagt, dass wir das erleben. Er sagt einfach, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja, und wenn ich mich jetzt doch fürchte, ja, also muss ich mich doch fürchten. Nein, der Herr sagt, fürchte dich nicht. Warum sagt er das? Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Gibt es da noch ein Problem? Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Gibt es da noch ein Problem? Ich sage das mal so, um uns das deutlich zu machen. Er sagt, fürchte dich nicht. Wenn du bei mir bist, was soll denn passieren? Und das ist Pfingsten. Pfingsten im persönlichen Leben. Als Jünger Jesu bezeugen wir ihn, Jesus, in unserem Leben als den Herrn, der uns bestimmt, der uns auf dem besten Weg führt. Und wir bezeugen ihn als den König, den Christus, den Gesalbten, mit dem wir ewig leben in seinem Reich. Das wollte Petrus hier den Zuhörern deutlich machen und sagen, wir sind nicht betrunken. Denn das, was ihr hier seht, das ist die Wahrheit, die Gott für uns Menschen geoffenbart hat, damit allen geholfen wird, die diese Wahrheit annehmen. Lasst uns das so weit betrachtet haben, erstmal diese Dinge. Und natürlich könnte man vieles noch hinzufügen, aber die Kernaussagen aus diesem Abschnitt sind uns jetzt nahegebracht und wir dürfen auch persönlich darauf eingehen.